Die Philister zogen also ihren ganzen Hazaban nach Afek zusammen, während Israel sich an der Quelle bei Jezreel gelagert hatte. Als nun die Fürsten der Philister mit ihren Hunderten und Tausenden einherzogen, und zuletzt auch David mit seinen Leuten bei Achis einherzog, riefen die Philisterfürsten: Was sollen diese Hebräer? Achis entgegnete den Philisterfürsten: Das ist ja David aus der Umgebung des Königs Saul von Israel, der nun schon 2 Jahre bei mir weilt, ohne dass ich seit dem Tage, da er zu mir überging, bis heute das Geringste an ihm gefunden hätte. Aber die Philisterfürsten wurden unmutig über ihn, und so verlangten die Philisterfürsten von ihm: Schicke den Mann zurück. Er soll wieder an seinen Ort gehen, den du ihm angewiesen hast, und nicht mit uns in die Schlacht ziehen, damit er nicht in der Schlacht zum Verräter an uns werde. Womit könnte sich der die Gunst seines Herrn besser wieder erwerben, als mit den Köpfen unserer Leute? Ist das nicht der David, dem zu Ehren man im Reigen sang: Saul hat seine Tausende geschlagen, David seine Zehntausende? Da ließ Achis David rufen und sprach zu ihm: So wahr Jahwe lebt. Du bist redlich, und mir ist es erwünscht, dass du im Heerlager mit mir aus- und einziehst, denn ich habe an dir nichts Unrechtes finden können, seit du zu mir kamst, bis auf den heutigen Tag, aber den Fürsten bist du nicht genehm. So gehe denn friedlich heim, damit du nicht etwas den Fürsten der Philister Missfälliges tust. David erwiderte Achis: Was habe ich denn getan? Was hast du an deinem Sklaven gefunden, seitdem ich in deinen Dienst getreten bin bis zum heutigen Tage, dass ich gegen die Feinde meines königlichen Herrn nicht in den Kampf ziehen soll? Achis gab David zur Antwort: Ich weiß, dass du mir so lieb bist wie ein Engel Gottes, nur verlangen die Fürsten der Philister, er darf nicht mit uns in die Schlacht ziehen. So mache dich denn morgen samt den Untertanen deines Herrn, die mit dir hergekommen sind, in aller Frühe auf und marschiert an den Ort, den ich euch angewiesen habe, und denke nicht schlimm von mir, denn du bist mir lieb. Macht euch also morgen in aller Frühe auf, dass ihr, sobald es Tag wird, abmarschieren könnt. So machte sich denn David mit seinen Leuten am Morgen in aller Frühe auf den Rückweg ins Philisterland, während die Philister nach Jezreel marschierten.